WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ganz gleich über welches Thema. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Leonard. Der ist 19 Jahre alt. Hallo, Leonard. Hallo, Domian, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich sehr gut. Hallo. Sehr cool, es freut mich schon mal, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's denn bei dir? Also, letztes Jahr im Herbst, um genau zu sein, im Oktober, dem 21., bin ich nach Tschernobyl und nach Pripyat gefahren, um mir mal das Sperrgebiet anzugucken. Ah, nach Tschernobyl, also in dieses, wo das schwere Atomunglück war. Vor nunmehr, wie viele Jahre ist es her? 30? Boah. Ja, kommt ja, auf jeden Fall. Irgendwie so in der Richtung. Vielleicht sogar noch einen Tacken länger. Ja, genau, ganz genau. Da bist du hingefahren, wie interessant. Warum hast du das gemacht? Das Ganze geht schon ein Stückchen weiter zurück. Also ich wollte es schon länger machen, aber man muss tatsächlich 18 sein dafür. Mhm. Und ich habe ich bin relativ viel mit Videospielen und auch so kulturmäßig bin ich relativ viel unterwegs. Und es gibt eine Videospielreihe, die nennt sich Stalker. Mhm. Und da geht es eben um diese Sperrzone, sag ich mal. Da kommt man dann auch nach Pripyat rein in dem einen Spiel und das ist dann halt alles so, du hast so dieses bedrückende Gefühl, in dieser Zone darum zu laufen, ist natürlich etwas mehr fiktiv mit Mutanten, aber einfach so dieses generelle Interesse dran. Ja. Und auch der physische Bereich dahinter, wie denn eine Kernschmelze passieren kann, was da passiert ist, wie schlimm das alles ist, habe ich auch in meiner Abschlusspräsentation in der Realschule tatsächlich als Thema genommen. Mhm. Okay, wir sind jetzt noch bei Videospielen. Jetzt bin ich gespannt, wie der Dreh dann kommt, dorthin zu fahren. Weil du interessiert geworden bist durch die Videospiele. Genau. Wie fährt man, wie kommt man denn da hin? Alleine kann man dort da nicht hinfahren. Genau, ich bin nämlich hingeflogen, zusammen mit meinem Vater und meiner Schwester. Mhm. Die sind da genauso drauf gewesen wie ich, sag ich mal. Und mein Vater hat das Ganze dann rausgesucht. Wir haben dann bei uns so ein Büro, Reisebüro hat uns da alles zusammengesucht. Wir sind zuerst nach Kiew geflogen und dann an dem 21. Oktober morgens sind wir dann direkt in so einem kleinen, so einem VW-Bus, sag ich mal, das gerade so unsere kleine Drei-Leute-Mann-Gruppe da reinpasst, sind wir eben zur Sperrzone dann rübergefahren. Mhm. Die Sperrzone, übrigens bekomme ich gerade die Information von meiner Regie, das war am 26.04.86, das schwere Unglück. Ja. Das nur zur Information zwischendurch. Genau. Wie weit ist der Reaktor, wie groß ist die Sperrzone um den Reaktor gezogen? Wie groß ist der Radius? Boah, da weiß ich gerade gar nicht die tatsächliche Zahl nicht. Ich weiß nur, dass es knapp, ich sag mal so 54 kleine Städter und Dörfer, ich weiß jetzt nicht, ob es 54 sind, so um den Dreh sind da halt komplett, also die Strahlung war so schlimm, dass sie komplett geräumt werden müssen. Genau, das sind alles Geisterstädte und verlassene Bauernhöfe, verlassene Häuser. Manchmal hat man es ja im Fernsehen auch schon gesehen. Wie weit seid ihr denn in diese Sperrzone reingekommen? Wir sind tatsächlich bis nach Pripyat reingekommen und ich habe auch vor dem Reaktor 4 tatsächlich gestanden. Also das war genau da, wo es passiert ist. Bis dahin durftet ihr. Darf man da ohne Begleitung reinfahren? Wir hatten tatsächlich eine Führerin dabei, die kann man sich da mieten und die zeigen einem eben das, was man sehen darf. Aber ich darf jetzt auch extra das Unternehmen nicht sagen, weil die hat uns ein bisschen mehr gezeigt, als was man eigentlich zeigen darf. Mhm. Wir durften also zum Beispiel auch die Gebäude betreten, obwohl das eigentlich, sage ich mal so, nicht so gewünscht ist. Ja, kommt mir natürlich gleich in den Sinn. Ihr seid in die Sperrzone gefahren, ihr wart sogar ganz nah dran an dem Unglücksreaktor oder sogar drin teilweise. Das ist doch alles noch hoch radioaktiv verseucht. Tatsächlich? Bitte? Nach knapp 30 Jahren, die es jetzt ja fast schon sind, ist die radioaktiv schon sehr gut abgesunken oder hat sich sehr weit verteilt. Natürlich, da dauerhaft leben ist immer noch nicht gesund, aber es gibt Leute, die leben tatsächlich auch heute noch da, also als wäre dann niemals was gewesen. Mhm. Und die Führerin hatte uns damals, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, gesagt, wenn du keine Angst davor hast, 2 Tage in Kiew zu bleiben, brauchst du auch keine Angst davor zu haben, einen Tag in Tschernobyl und Pripyat zu sein. Was heißt das? In Kiew ist die Strahlung genauso hoch oder was? Was bedeutet das? So, Genau so in dem Dreh ist es eben. Das hat sich nämlich, also die Strahlung ist inzwischen so abgeklungen, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Ich sag mal, für Deutschland-Standards sind die Werte natürlich viel zu hoch. Mhm. Aber in den Ukraine-Standards gerechnet hält sich das wohl wirklich inzwischen schon im Rahmen. Na gut, an die Standards würde ich mich nur nicht verlassen. Hast du euch oder habt ihr euch denn hinterher untersuchen lassen, ob ihr radioaktiv belastet wart? Ja, das mussten wir tatsächlich machen, als wir die Zone verlassen haben. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir nicht in irgendwie so einen hochradioaktiven Punkt reingegriffen haben oder irgendwie reingelaufen sind, weil dann hätten die unsere Klamotten behalten und verbrennen müssen. Mhm. Wäre nicht so geil gewesen. Gut, aber die Radioaktivität kann ja auch schon im Körper gewesen sein. Was macht man dann? Ja, durchaus, aber wie sie eben gesagt hat, es gibt ja eine Menge Leute, die wohnen in der Ukraine und die sind ähnlichen Strahlenwerten ausgelastet. Und denen geht es ja dann auch noch relativ gut. Klar, ja, ein bisschen die Sorge war dabei, hoffentlich, weißt du, ist jetzt nichts. Mhm. Aber ich habe mich danach auch jetzt nicht kränker gefühlt oder. Naja, das Fatale ist ja, dass man sich eben nicht danach sofort krank fühlt, sondern dass man vielleicht eine Langzeitspätfolge hat und dann an einem Krebs erkrankt. Sicherlich jetzt nicht, wenn ihr da ganz. Wie viele Stunden insgesamt wart ihr überhaupt in diesem Bereich? Das dürften so circa 8-9 Stunden gewesen sein. Okay. Also so ein Tagesausflug. Ist das wahrscheinlich noch verkraftbar. Was ist das für ein Gefühl, da durch diese komplett gespenstische Gegend zu fahren? Eigentlich schon fast unbeschreiblich. Wir sind da langgelaufen, durch Pripyat dann tatsächlich. Ich muss kurz zum Setting erzählen. Es war ein Herbst, also ein perfekter Herbst, wie man sich vorstellt. Du hattest so einen leicht blauen Himmel. Mhm. Und die Blätter waren schon alle gelb oder stellenweise komplett schon runtergefallen. Mhm. Also es war wirklich die perfekten Voraussetzungen für so einen Trip. Und du hast halt diese komplett desolaten Gebäude, die schon komplett zugewuchert sind. Mhm. Du hast nicht mal einen Vogel, der irgendwie rumgeflogen ist, sondern das Einzige, was du vielleicht noch hattest, war das Rascheln von den Bäumen. Mhm. Also schon irrational, irreal irgendwie. In dem Moment, als wir zurückgefahren sind, dachten wir einfach, waren wir da jetzt gerade wirklich? Haben wir das wirklich gemacht? Mhm. Und es ist einfach ein Erlebnis, das ist unglaublich gewesen. Das Einzige, die Schwierigkeit, die dabei manchmal besteht, ist, es ist leider doch ein ziemlicher Touristenhochpunkt inzwischen, sage ich mal. Würde man fast gar nicht glauben, aber die haben knapp 100.000 Besucher im Jahr. Das hätte ich jetzt auch nicht geglaubt, aber die Leute sind sensationslüstern, wahrscheinlich, so wie du auch. Genau. Und nehmen da gewisse Gefahren dann auch in Kauf, um mal so etwas, sowas sieht man ja sonst im normalen Leben nicht. Ja. Was hast du jetzt da so als Haupteindruck für dich mit rausgezogen? Ich weiß noch, es war auch die Hauptmotivation, warum ich da hinfahren wollte, war, weil ich das Riesenrad sehen wollte. Und das kennt man ja, das hat man ja irgendwie schon mal vielleicht in Berichten gesehen. Mhm. Eben dieses neue Riesenrad, dieser komplette Jahrmarkt, der ja gebaut wurde für das Fest, das dann eigentlich, ich glaube, das war das Maifest, das da stattfinden sollte, das dann aber nicht mehr stattgefunden hat. Ja. Und dann waren die Leute schlagartig weg und das Riesenrad steht seit Jahrzehnten da. Genau, und das wurde halt auch nie, glaube ich, kein einziges Mal benutzt. Und das ist einfach, du hast diesen Jahrmarkt eben als Platz der Freude und des Glückes, sage ich mal. Pripyat war ja auch die Stadt der Kinder. Mhm. Also in der kompletten Ukraine gab es, glaube ich, nicht so viele Kinder wie in Pripyat. Mhm. Und das dann halt alles leer und du hast dann dieses verrottete Riesenrad da stehen, das so leise im Wind vor sich hin ächzt. Ich glaube, so in Szene setzen kann das nicht einmal Hollywood. Ja, eben. Das ist auch was, das muss man schon fast erlebt haben. Ja, glaube ich. Aber es ist halt immer schwierig, weil wenn man dann irgendwie hingeht und dann sind da gerade noch andere Gruppen beim Rumlaufen. Wir hatten das Glück, dass wir als allererstes da waren. Mhm. Weil irgendwie, wenn man dann da ist und man will eine tote Stadt besuchen und dann laufen da überall Touri-Gruppen rum, ist blöd. Ja, natürlich. Was kostet das? Was hat das Ganze gekostet? Die Führung hat an sich, das war gar nicht so teuer. Ich weiß tatsächlich den gesamten Preis nicht, aber ich weiß, dass ich für Flug und alles zusammen hat jeder von uns, glaube ich, 550 Euro bezahlt. Mhm, also so eine Führung ist relativ billig. Ja, und alles hat angefangen mit den Computerspielen. So würde ich das sogar genau sagen. Ja. Also ganz am Anfang, dadurch ist ich muss zugeben, das Spiel war ab 18, ich hätte eigentlich noch nicht spielen dürfen. Ja. Aber dadurch war dann so das Interesse an der da ist ein Sperrgebiet, was ist denn das? Und dann halt mal gegoogelt, mal ein paar Dokus angeguckt und dann wurde dieser Gedanke immer mehr verfestigt, da mal hinzufahren. Nun ist das Ganze ja verbunden mit einem äußerst ernsten Hintergrund und mit viel Leid und einem großen Unglück. Was denkst du über Atomkraft? Das ist eine Frage, auf die bin ich nie vorbereitet. Ich bin sehr skeptisch. Natürlich, ich bin der Meinung, dass Atomkraft funktionieren kann. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, auch wenn das Risiko da ist. Aber ich denke, dass wir auf einem Technikstand im Moment noch nicht da sind, als dass wir es machen sollten. Mhm. Also ich denke trotzdem, dass Atomkraft an sich ein Potenzial hat. Klar, Unfälle sind heftig und wie die, und wenn sowas in Deutschland passieren würde, das würde Deutschland ruinieren. Mhm. Wenn man sich so mal so die Gedanken macht. Weißt du, ich kann mich an dieses Unglück in der Tat noch gut erinnern. Und es hieß ja dann auch in Bayern, also hebt mal keine Pilze mehr auf und esst die. Ja, genau. Und ich erinnere mich an diese schlimme Nacht, da hat es nachts geregnet. Und da gab es immer zu Warnmeldungen von den Radiosendern, dass wenn man nach Hause kommt, soll man sich sofort duschen. Man soll nicht diesen Regen irgendwie an der Haut lassen. Und natürlich, man durfte keine Pilze essen, Milch war irgendwie verseucht und das Obst und so weiter. Zu den Pilzen kann ich tatsächlich noch eine kleine Anekdote erzählen. Als wir da hingefahren sind, waren wir zu früh da, was heißt, der Checkpoint hat uns noch nicht aufgemacht. Und der ukrainische Fahrer, der kein Wort Englisch gesprochen hat, der ist dann tatsächlich aus dem Truck rausgegangen und ist um das Steckgebiet Pilze sammeln gegangen. Ja, das ist so irre, ist das doch. Da dachte ich mir dann auch, was ist hier los? Ja. Wir haben es am Anfang für einen schlechten Witz gehalten, aber der kam dann wirklich mit so einem Beutel Pilze zurück. Und was wollte er damit zeigen? Ist das alles gut oder was? Ich weiß nicht, was er damit zeigen wollte. Auch auf der Rückfahrt, da stand eine Frau am Straßenrand und dann hat die Pilze verkauft und der ist da angehalten und hat die Pilze abgekauft. Ich weiß nicht, ob er die dann kochen wollte, aber das war ganz seltsam. Also im Prinzip müssen die Menschen ja auch informiert sein, was das bedeutet. Und niemand, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es mal Informationen darüber gab, wie hoch die Krebsrate ist, wie hoch die Sterblichkeit der Menschen ist, die im nahen Umfeld leben. Das wird erschreckend, das wird sicherlich erschreckend sein. Ja, da die nackten Zahlen dann sind natürlich auch genau. Leonard, danke für deine Informationen und dass du uns das erzählt hast. Das ist ein ungewöhnlicher Ausflug, den macht so nicht jeder, schon gar nicht in deinem Alter. Ja, nee, es freut mich auch, dass ich es teilen konnte. Das finde ich super. Ich danke vielmals für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, Leonard. Ciao, ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer für euch. Und hier ist Gudrun. Gudrun ist 46. Guten Morgen, Gudrun. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Gudrun. Und was geht's bei dir? Ja, im Frühjahr heuer hattest du eine Hörerin bei dir in der Sendung, die erzählt hat, dass sie ursprünglich sehr, sehr übergewichtig war und eine OP machen hat lassen, eine Magen-OP. Ja. Hat von ihrem früheren Leben erzählt. Ich habe mich da sehr wiedererkannt und hat dann erzählt, wie toll ihr Leben danach, also nach dieser OP und nach der Abnahme eben war. Oder ist jetzt und ich habe dann nach der Sendung irgendwie beschlossen, was zu ändern. Das heißt, du warst zur Zeit der Sendung auch sehr übergewichtig. Ja, sehr übergewichtig. Sehr, sehr übergewichtig. Wie viel hast du gewogen? Soll ich das wirklich sagen? Ja, natürlich, na klar, ich muss es ja wissen. 150 Kilo. 150 Kilo bei einer Größe von? 1,70. Das ist schon ordentlich, kann man sagen. Ja. Nach der Sendung, nach dem Gespräch, das ich mit der Anruferin geführt habe, hast du was überlegt? Ja, ich wollte so nicht weitermachen. Es war eigentlich schon länger klar. Also gelitten unter meinem Gewicht habe ich schon lange. Habe eben Kreuzschmerzen gehabt, wenn ich 10 Minuten abgespült habe oder wenn mit dem Hund draußen war nach 10 Minuten oder Viertelstunde. Gelenkschmerzen, offene Beine, die dann verbunden werden mussten von der Caritas, also mit massiven Schmerzen verbunden. Wie viele Jahre warst du denn so übergewichtig vorher gewesen? Das ist peu à peu immer mehr geworden. Ja. Ja, und dann halt eine schwierige Scheidung und solche Sachen halt, die dann eben dazu geführt haben, dass man irgendwie dann immer so geschaut hat nach dem Gewicht und einfach nur gegessen hat. Und ich muss sagen, ich war dann ziemlich wahrscheinlich von Kohlenhydraten richtig süchtig nach Kohlenhydraten. Jetzt bin ich gespannt, was du gemacht hast. Ich habe auch schon einen Termin eben gehabt dann für München in der Klinik für eine OP. Und der Arzt hat dann eben gemeint, ich müsste dann schon etwas abnehmen vorher noch wegen der Leber, dass man da besser hinkommt, dass sich die Leber verkleinert. Und dann habe ich da eben angefangen mit SES, also schlank im Schlaf. Und das ging mir etwas zu langsam, beziehungsweise irgendwann dann gar nicht mehr. Erklärst du es mal kurz? Schlank im Schlaf, was ist das? Ja, da darf man also Kohlenhydrate am Morgen, mittags eigentlich alles essen und abends dann auf Kohlenhydrate verzichten. Ach so, okay. Und das war mir dann aber irgendwie, das ist dann zeitlang gut gegangen und dann eben gar nicht mehr. Bei meiner Tochter war es ähnlich, die hat eben auch mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt und die war dann auch bei einer Ernährungsberaterin und die hat ihr dann eine Stoffwechselkur empfohlen. Erzähl mal von dir weiter. Hast du das denn auch gemacht, deine Stoffwechselkur? Ja, nachdem das bei meiner Tochter funktioniert hat, habe ich das eben auch versucht und war dann zunächst natürlich sehr skeptisch. Und seither ernähre ich mich ausschließlich von Gemüse, Eiweiß, Obst, keinen Zucker mehr, also keine Kohlenhydrate. Und das nennt man Stoffwechselkur? Ja, da wird der Stoffwechsel also wieder reguliert. Ja. Also man fährt den zunächst mit 2 Ladetagen ziemlich nach oben und isst dann in der Diätphase nur noch 500 bis 700 Kalorien. Mhm. Und Das heißt, du hast dir dann keine OP machen lassen? Nein. Keine OP. Nein. So, jetzt haben wir Oktober. Anfang Oktober. Ja. Also jetzt kommt die große Frage. Wie viel wiegst du heute? Ich habe 115 Kilo, also 35 Kilo weniger. Das ist doch schon eine gute Leistung. Ja. Also das ist eine großartige Leistung in den paar Monaten. Ja, und ich habe auch eine viel vor mir. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich bis Neujahr möchte ich unter 100 sein. Jetzt nochmal, das war gerade so ein bisschen durcheinander alles. Was genau isst du im Moment? Also in der Diätphase, wie gesagt, dieses Obst, also 2 Portionen Obst, 2 Portionen Eiweiß. Also du bist jetzt in der Diätphase? Momentan, also ab morgen bin ich in der Stabilisierungsphase wieder. Ach so, alles kompliziert, das muss man nachlesen, glaube ich, ne, wenn man sich dafür interessiert. Nee, also so schwierig ist es an sich gar nicht. Also in der Diätphase dann nur noch 500 bis 700 Kalorien, eben ohne Kohlenhydrate. Mhm. In der Stabilisierungsphase dann wieder Fett dazu, was man ja in der Diätphase auch nicht darf. Was kommt dazu? Fett. Wie Fett? Also Öl. Fett, ah, ja, okay. Fett, Öl und dann auch wieder Nüsse und sowas. Ja. Also ein Salat isst man ja in der Diätphase eigentlich ohne Öl. Und das hast du in dieser Diätphase, ich meine, du hast dich vorher ziemlich voll gefuttert, ne? So wie ich es mir vorstellen kann. Ja. Wie hast du das geschafft, dann in dieser Diätphase so rigoros dich zu reduzieren? Soll ich das sagen, wie? Ja, klar. Domian hat gesagt, wenn man was ändern will, dann muss man da durch. So. So ist es ja. Ja, ist so. Ja, das ist deine Erfahrung jetzt auch. Ja, natürlich. Also und wenn man muss so auf die Zähne beißen, aber nur so geht es. Ja, dann im Schluss. Und wenn ich das beschlossen habe und ich wollte definitiv so nicht weitermachen und ich habe das eben auch von der jungen Frau dann im Kopf gehabt, was die für ein tolles Leben hat. Mhm. Und ich wollte definitiv nicht mehr die Sommer im abgedunkelten Raum verbringen, mit Chipstüte oder sonst irgendwas. Furchtbar. Ich wollte wieder leben. Ja. Und irgendwo, ich meine, du erzählst dann auch immer, dass jedes Jahr eigentlich ja verloren ist. Ja. Und so sehe ich das jetzt mittlerweile auch und ich gehe wieder schwimmen. Was machen die Beine? Wie geht's deinen Beinen? Gut, ich habe schon noch Wasser in den Beinen. So ist es nicht. Also komplett weg ist es nicht. Ja. Aber es war eben so, dass ich dann jemanden braucht habe, also sprich meinen Sohn zum Beispiel, der mir die Kompressionsstrümpfe angezogen hat. Das kann ich mittlerweile wieder selber. Aber ich denke mir, ich versetze mich gerade in dich hinein, Gudrun. Das muss doch für dich ein wahnsinniges, euphorisches Erfolgsgefühl sein im Moment. Ja, natürlich. Jetzt schon in den wenigen Monaten so eine gute Strecke hingelegt zu haben. Was ist das Ziel? Wohin willst du? Ja, ich will jetzt erstmal bis Ende des Jahres 99,9 haben. Mach mich aber nicht verrückt, wenn das wirklich nicht klappen sollte, weil ich habe so viele Diäten anfangen und habe dann immer, wenn ich irgendwie gescheitert bin in meinen Augen, wenn es bloß ein kleines Ding war, was nicht geklappt hat, habe ich mich verrückt gemacht und habe alles wieder hingeworfen und das möchte ich jetzt nicht mehr. Hast du das mit ärztlicher Begleitung? Ja, ich bin eben morgen bei einer Ärztin, wo es jetzt eben auch damals darum ginge, OP ja, nein. Und ich habe der damals gesagt, das war eben im Mai, dass wir uns im Oktober eben am 10. Oktober wiedersehen mit 20 Kilo weniger. Und jetzt sind es dann noch ein bisschen mehr. Super. Finde ich ganz toll gut. Und große Gratulation wieder mal ein Beweis dafür, wenn man was will, schafft man das. Ne? Ja, und ich schnarche nicht mehr, ich bin immer so müde, ich habe keinen Bluthochdruck mehr, ich nehme keine Medikamente mehr. Und ja, das sind einfach Sachen und ich würde mich so freuen, wenn mindestens einer, und wenn es nur einer wäre, wäre schon okay, der sagt, Mensch, ich pack's jetzt auch. Ja. Ja, und das hat natürlich Gewicht, wenn du das so erzählst, weil du eine Betroffene bist und vielleicht kannst du dadurch jemand anderen wirklich animieren, das genauso zu machen. Ja, also ich würde auch, wenn jemand wissen, wie das funktioniert, darf sich gern bei mir melden. Ich erzähle ihm, dass ich das jetzt mache. Sehr gerne. Wir sagen nochmal den, das heißt Stoffwechselkur, ne? Ja, genau. Mir. Da kann man wahrscheinlich auch googeln, was das genau heißt. Ja, gibt es in YouTube-Videos und so. Bist du in einer Partnerschaft? Nee. Ich wollte fragen, was dein Mann oder Freund dazu sagt. Na gut, das kann sich ja alles demnächst auch wieder ändern, ne? Okay, gut, bei meiner Tochter ist es so, die hat jetzt 20 Kilo abgenommen und ist jetzt mit jemandem zusammen, der sie aber schon länger beobachtet hat und auch, also seit jetzt 6 Jahren eigentlich schon im Auge hat und der sie damals eben schon genommen hätte. Also das finde ich jetzt auch wichtig, dass man sagt, hey, der hätte mich auch genommen, wo ich eben 20 Kilo mehr war. Und nicht nur, weil ich jetzt schlanker bin oder so. Und das. Also, ich wünsche dir, dass du am Ende des Jahres auf 99,9 bist. Das wäre eine Sensation. Ja, und für nächstes Jahr wünsche ich dir vielleicht noch ein bisschen mehr runter und vielleicht schneit dann ja auch eine Liebe ins Haus. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Sehr schön, dass du angerufen hast, Gudrun, und darüber erzählt hast. Und wie gesagt, vielleicht kannst du dem einen oder anderen so auch ein bisschen Mut machen. Das wäre toll. Hoffe ich doch. Ich drücke dir Daumen weiterhin. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Benedikt, 26. Guten Morgen, Benedikt. Guten Morgen, Domian. Hallo Benedikt, du klingst aber wie aus der Dose. Geh mal bitte ans Fenster oder halt den Hörer ein bisschen anders. Ja, warte. Ja, doll ist es nicht. Wir fangen mal an. Um was geht's denn bei dir? So besser? Ja, du musst mal ein bisschen reden, sonst weiß ich nicht, ob es besser ist. Ja, sorry. Um was geht's denn? Es geht um meine Frau und zwar habe ich seit langem ein Problem mit ihr. In erster Linie eigentlich sexuell. Wir sind jetzt seit 3 Jahren verheiratet. Ja. Und unser Kurzer, der wird jetzt 3 im November. Und, Moment. Ihr habt ein Kind, das wird 3 Jahre alt. Genau. Und seitdem das Kind dann quasi da ist, haben wir so gut wie gar keinen Sex. Beziehungsweise wir haben Sex, aber die Lust ist bei ihr total wenig. Und ich habe es tausendmal angesprochen, ich habe es oft angesprochen. Also ich übersetze es mal, falls man draußen das nicht so gut versteht. Das Kind ist 3 Jahre alt und seitdem das Kind da ist, hat sie keine Lust auf Sex mehr. Ja, richtig. Du schon? Ich schon, ja. Und wenn sie es macht, dann ist das mehr so eine Qual. Ja, dir zuliebe. Ja, mir zuliebe oder so ein Mitleid, so eine Mitleidsnummer. Und, wie war denn eure Sexualität vorher? Besser. Besser richtig. Oder sehr gut? Ja, sehr gut. Ja. Ich meine, ich habe sie ja dann letztendlich auch geheiratet. Ja. Habt ihr darüber offen schon gesprochen? Ja, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen und da ändert sich halt wenig. Sie sagte, das kann ja irgendwann mal wieder kommen. Und aber sie versucht nicht, das zu begründen, warum das so ist bei ihr. Ja, sie sagt dann halt, viel Stress mit dem Haushalt und mit dem Kind und weiß ich nicht. Ich habe sie noch natürlich auch gefragt, ob sie da unzufrieden mit mir wäre oder mit dem Jungs vielleicht nach der Geburt, dass sie da irgendwie in ihrem Intimbereich da irgendwelche Probleme hätte. Die Frage ist ja auch, ob sie grundsätzlich keine Lust auf Sexualität hat oder ob sie keine Lust auf Sexualität mit dir hat. Ich glaube, dass es grundsätzlich ein Problem ist. Aber das glaubst du auch nur. Hast du sie gefragt, ob sie sich selbst befriedigt? Nee, das hatte ich sie nicht. Das glaube ich nicht, dass sie das macht. Sie bekommt das ja mit. Ich meine, ihr seid junge Leute, die sind 3 Jahre vergangen. Das ist eine sehr lange Zeit. Sagt sie irgendetwas, was sie denkt, wie das jetzt so weitergehen soll? Sie spürt ja auch dein Unzufriedensein. Ja, sie spielt das alles herunter. Ne? Ich habe es jetzt ein paar Mal angesprochen. Und wenn ich das dann immer wieder anspreche, dann sagt er halt, du bekommst ja das, was du willst, aber das ist ja nicht die Lösung oder kann ja nicht die Lösung sein. Und darum geht es mir ja nicht. Ne? Es geht mir um die Menge. Bist du schon innerlich mal so weit gewesen, dass du gedacht hast, ich gehe ihr fremd und suche mir das woanders? Ja, genau, das ist das Problem. Ich habe seit 2 Jahren habe ich eine Frau kennengelernt. Die kommt aus Bühnen und... Wann hast du die kennengelernt? Seit 3 Jahren? Nee, vor 2 Jahren habe ich die kennengelernt. Ja, vor 2 Jahren, okay. Und und bei der habe ich echt das Gefühl, die wäre jetzt nicht ganz abgeneigt und ich habe es noch nicht getan, aber... ja. Wie sieht denn der Kontakt zwischen dir und dieser Frau aus? Der E-Mail-Kontakt, also mehr. Achso, ihr habt euch noch nie getroffen? Ah, doch, zweimal haben wir uns, wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber da ist noch nie was gelaufen. Und wie genau habt ihr euch kennengelernt? Ich habe sie in Köln kennengelernt, da war ich mit Freunden weg, mit Arbeitskollegen, da habe ich da kennengelernt. Und, eine Zufallsbekanntschaft? Ja, das war zufällig. Weiß die Frau, dass du in einer festen Beziehung bist? Ja, sie weiß das. Ja. Aber, oh, ich weiß nicht, aber deine, deine Partnerin weiß nichts von dieser Frau? Nein, sie weiß das nicht. Nein. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt wäre, wenn ich es tun würde. Irgendwann ist es verständlich, Benedikt. Aber ich finde, da muss vorher etwas passieren. Also du hast jetzt deine Freundin schon, also deine Frau schon angesprochen. Deine Frau gibt nicht so richtig Auskunft, habe ich den Eindruck. Oder sie weiß selbst nicht, was mit dir los ist. Das kann ja durchaus auch sein. Ja. Ich rate euch dringend, dass ihr zusammen vielleicht zunächst mal zu einem Arzt geht, vielleicht zu einem Frauenarzt, zu einem Gynäkologen. Ja. Und ich rate euch darüber hinaus aber auch dringend zu einer Paarberatung, einer Eheberatung. Ja, okay. Das sind so die nächstliegenden Schritte. Mhm. Wenn das alles nichts bringt und das bleibt genau so, wie es jetzt ist, sehe ich schwarz für eure Beziehung, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich meine, grundsätzlich stimmt das ja. Und ich meine, will mich ja jetzt auch nicht trennen oder so, ne? Also ja, ist mir schon klar, aber du bist ja hin und her gerissen. Das ist ja du bist ja ambivalent. Du hast ja schon eine neue Frau, du denkst darüber nach und du bist unzufrieden. Schlag das deiner Frau mal vor, dass ihr diese Besuche macht. Wir geben euch gleich noch eine Adresse, oder ich gebe dir gleich noch eine Adresse an die Hand beim Psychologe. Ja. Und dann unternehmt was. Lasst es nicht einfach so laufen. Wenn ihr das so laufen lasst, dann wirst du irgendwann ausbrechen und du gehst fremd. Und das ist nicht die Lösung. Ja, okay. Also, okay. Und was ist, wenn sie das ablehnen sollte? Wenn sie das ablehnt, dann würde ich dir raten, dass du mal alleine zu einer Beratungsstelle gehst und dir dann nochmal so einen Rückhalt suchst. Und da sagst du ihr auch, da sagst du, ich möchte, dass da was verändert wird zwischen uns. Wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine hin. Und dann sehen wir mal weiter. Ich fände es nicht gut, wenn deine Frau das ablehnt. Wenn, das ist ein negatives Signal, finde ich. Das heißt, wenn ihr wirklich was dran gelegen ist an der Beziehung, muss sie sagen, okay, ich kann es ausprobieren, das kann ja nicht schaden, das ist ja nicht schlimm. Wenn das Unsinn ist, geht man da wieder raus und das war's dann. Ja, okay. Ja? Oh ja, okay, danke für den Tipp. Also das werden wir dann mal machen. Mal gucken, vielleicht bringt ihr dann was, vielleicht macht ihr dann einen Trick oder was. Genau. Benedikt, dann bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von Henning zurückgerufen und der informiert dich über die entsprechenden Kontaktstellen. Okay? Ja, danke, ja, auf bald. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und hier ist Luisa, 32. Guten Morgen, Luisa. Hi, morgen. Hallo, ja. Luisa. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass mein mittlerer Adoptivbruder, meine Mutter von 75 Jahren, also meine Adoptivmutter, gnadenlos über den Tisch zieht. Der mittlere Stiefbruder. Genau. Wie alt ist der? Bitte? Wie alt ist der? 29 ist der. 29. Und der zieht deine Mutter über den Tisch? Ja. Inwiefern? Inwiefern? Das liegt daran, dass meine Eltern einen schweren Unfall hatten, nachdem meine Mutter bekannt wurde, dass sie Diabetes hat. Mhm. Hat sie einen Zuckerschock gehabt und hat das Bewusstsein am Lenkrad verloren. Da sind meine Eltern nach ihrem Geburtstagsessen gegen so einen Waldschutz gefahren. Mhm. Mein Vater und meine Mutter wurden dann ins Krankenhaus eingeliefert. Mhm. Mein Vater ist dann auf die Folgen, daraufhin ist er verstorben. Mhm. In der Zeit mein Vater und meine Mutter im Krankenhaus lagen und ich mit meinen Geschwistern alleine zu Hause war, hatte nichts anderes tun gehabt, als die ganzen Unterlagen meiner Eltern durchzuwühlen. Wie lange ist das denn her? Das ist jetzt 4 Jahre her. Mhm. Nochmal gefragt, wieso ist das der Stiefbruder? Weil wir adoptiert worden sind. Ach so. Also wir sind keine leiblichen Geschwister. Wir sind alle drei aus verschiedenen Familien. Ah, verstehe. Mhm. Aus Algerien sind wir. Mhm. Bitte? Aus was? Aus Algerien. Aus Algerien, okay. Genau. Mhm. Ja. So. Deine Eltern lagen im Krankenhaus, beziehungsweise deine Mutter lag im Krankenhaus. Und was hat sie? Mein Bruder hatte dann nichts Besseres zu tun, als die Unterlagen von meinen Eltern zu durchwühlen, sich die gewissen Daten und die TAN-Nummern weil meine Mutter Online-Banking betreibt, die TAN-Nummern und die PIN-Nummern, und da ist meine Mutter Nummer, die ist 75, ne? Die hat da eben nicht so die Vorsichtsmaßnahmen geschlossen, die man normalerweise schließen sollte. Dass sie überhaupt Online-Banking macht, wundert mich in dem Alter. Ja, meine Mutter ist sehr sozial engagiert bei der Stadt und bei eben ehrenamtlich und Kindergarten. Okay. Und war ja damals Lehrerin, ist jetzt pensioniert und die kommt mit ihrer Pensionierung und ihrer Freizeit nicht so zurecht und muss dann natürlich alle möglichen Ehrenamte wahrnehmen, die sie wahrnehmen kann. Okay, also und was hat er denn gemacht? Hat er die Konten abgeräumt? Ja, die Konten komplett auf null geräumt. Wie viel hat er rausgezogen? Von meinem Vater 5.000 und bei meiner Mutter würde ich gar nicht dran denken, ich weiß es nicht. Meine Mutter schämt sich dafür. Sie sagt mir persönlich auch nichts. Mein jüngster Bruder und ich sind uns aber dessen bewusst, dass es eben so ist, weil das schon immer so war. So, dann ist die Mutter irgendwann nach Hause gekommen und war wieder gesund. Also genau, mehr oder weniger gesund. Ja, also sie hatte eben den Fuß im Gips, ne? Hatte die Lippe und die Brust geprellt, ne? War eben auch bettlägerisch, sodass wir das Schlafzimmer von ihr ins Wohnzimmer verlegen mussten, weil sie die Treppen nicht mehr stellen. Wir leben in einem Einfamilienhaus, ne, mit zwei Stockwerken. Nur ist das Ganze ja schon einige Jahre her. Ja. Sie hätte doch spätestens, nachdem sie das bemerkt hat, hätte sie doch einen Riegel vorschieben können und sich neue PIN-Nummern und so weiter geben lassen. Kann sie nicht. Sie ist komplett theoretisch, was das betrifft. Wie, das heißt, er hat nach wie vor Zugang zu ihren Konten? Er hat nach wie vor Zugang zu ihren Konten. Das Größte ist ja, sie war ja unfallfrei, also hatte sie einen Unfall gehabt, ne? Danach hat er ihr den Führerschein entziehen lassen, hat das Auto ohne ihr Wissen einfach verkauft. Keiner weiß, wo irgendwo das Auto ist. Keiner weiß. Meine Mutter hat noch ein Jahr später Versicherung gezahlt, ohne zu wissen, dass ihr Auto überhaupt gar nicht mehr existiert. Redest du denn oder dein anderer Geschwister, redet ihr denn mit dem Bruder darüber? Können wir gar nicht. Warum nicht? Weil er sich nicht interessiert. Hört einfach nicht zu. Dreht sich um, geht hoch in sein Zimmer. Sagt, sie sollen ihn in Ruhe lassen. Also der ist da ganz aggressiv und ganz... Ist denn deine Mutter geistig, ist sie ganz ganz präsent und normal? Sie ist ganz präsent, ganz normal. Sie ist Pädagogin gewesen, sie ist sehr dominant gewesen, sie hat die Kraft nicht mehr dafür. Ne? Sie kann keine Stürme leisten. Was kann sie nicht leisten? Sie kann keine Stürme bieten. Stirn nicht bieten, ja. Aber sie erzählt dir das noch, dass der nach wie vor an ihr Konto geht? Ja, das erzählt sie uns nicht, das merken wir. Woher merkt sie ihr lebt, das? Wir merken das daran, dass sie mit 55 Jahren im Wohnzimmer hausen, ne? Also kein Wohnen, sondern ein Hausen. Der Einkaufswagen, also man geht für sie einkaufen, der Einkaufswagen wird einfach nur ins Wohnzimmer geschoben, da kann sie sich dann ihr Essen rausholen. Ihre Medikamente kriegt sie nur, damit sie bloß keinen Zuckerschock mehr erleidet und das auch nur nach tausendmal bringen, bitteln und betteln, wenn es dann da mal passiert. Ich mit zwei kleinen Kindern. Bei wem muss sie betteln um die Medikamente? Bei meinem Bruder. Bei meinem mittleren Bruder, der mit seiner Freundin im Elternhaus wohnt. Ja. Angeblich, meine Mutter musste einen Kredit aufnehmen, um seine Schulden zu tilgen. Woher weißt du das? Das weiß ich von meinem jüngsten Bruder, der schon tausendmal probiert hat. Er hat ihn geschlagen, er hat ihn rausgeprügelt. Er hat alles Mögliche getan, um da irgendwie ein Kaltwisch oder meiner Mutter auch die Vernunft wieder, diese Naivität, weil das ist eine gestandene Frau gewesen, dass sie da immer wieder so naiv ist und da jedes Mal drauf reinfällt, was er ihr um die Nase bindet. Nur ist das natürlich sehr schwierig, von außen da etwas zu tun. Deine Mutter ist eine erwachsene Frau im vollen Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten. Ja, mittlerweile will sie es ja auch nicht mehr. Sie schafft es nicht mehr, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Ja, okay, aber... Offiziell ist sie im Besitz ihrer vollen geistigen Fähigkeiten. Ja, vollkommen. So. Vollkommen. So traurig das auch klingt, da kann man gar nichts machen. Doch, kann man, weil das Problem ist ja, ne? Sie hat einen Kredit für ihn aufgenommen. Das muss ja, ne, das muss ja immer wieder was gezahlt werden. Der Kredit muss ja auch bedient werden. Also sie hat für ihn einen Kredit aufgenommen. Genau, auf seinen Drängen. In Höhe von. Das sind alles Sachen, Zahlen, die weiß ich nicht. Die möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, sonst kann ich gar nicht mehr schlafen nachts. Ne? Okay, ja. So, das hat sie aber auch wiederum. Du kannst es ihr ja nicht verbieten, einen Kredit aufzunehmen für den Bruder. Aber es macht ihr mit Druck, Romian. Das ist nicht freiwillig. Das glaube ich ja schon. Aber das Dilemma ist ja... Er sagt jetzt, das Dilemma ist ja, wie willst du das beweisen? Wenn du deine Mutter nicht überzeugen kannst, kannst du nicht zur Polizei gehen. Die ganze Nachbarschaft, ne, die immer viel von uns gehalten hat, die kriegt das alles mit. Ja. Die probieren sie ja selber anzusprechen, aber sie blockt ab, weil sie sich schämt. Ja, aber du merkst doch, dass wir in einem Dilemma sind. Was willst du machen? Du kannst ja nicht zur Polizei gehen. Dann sagt die Polizei ja, die Frau entscheidet das so. Die entscheidet das ja nicht so. Doch, sie entscheidet es so. Entscheidet das für den Moment so. Ja, natürlich. Weil ja, aber das wird nicht, jeder Polizist. Weil sie mir helfen kann. Ja, aber es wird jeder Polizist sagen, es liegt hier kein Straftatbestand vor, weil es nicht nachweisbar ist, von eurer Seite aus nicht nachweisbar, dass unter Druck das entsteht. Wenn ihr das nachweisen könnt, dann wäre das schon was anderes. Aber deine Mutter ist die. Mutter, nein, die Mutter ist die zentrale Figur. Wenn sie sagt, ja, aber, ich. Domian, guck mal, meine Mutter hat keinen Personalausweis, die hat keinen Haustierschlüssel. Die Rente wurde angeblich komplett gepfändet. Das stimmt aber nicht, weil man Existenzminimum in Deutschland hat. Warum hat deine Mutter keinen Personalausweis? Ja, weil mein Bruder ihr den entwendet hat und sie nicht mehr in der Lage ist, sich den zu holen, weil sie nun mal keinen Führerschein mehr hat. Aber warum sagt sie denn nicht, warum sagt sie euch nicht, weil sie sich für ihre Situation schämt und weil sie Angst hat, weil sie uns immer abgestempelt hat, mich und den Jüngsten, kann sie jetzt keine Hilfe, also sie traut sich, sie ist sehr dominant, ne? Sie ist sehr stolz und sie traut sich nicht, uns danach zu fragen, aber, ob wir ihr aus der Misere helfen. Aber Luisa, dann muss man, so hart das jetzt klingt, auch sagen, dann ist sie aber auch selber schuld. Ja, sie ist es zum Teil selber schuld, aber wenn sie doch jetzt für sich entschieden hat, dass sie das nicht mehr möchte. Was? Ne? Und das klingt ja wirklich überhand. Was hat sie entschieden? Sie möchte es ja gar nicht mehr so. Ja, dann muss sie euch zur Hilfe, um Hilfe bitten und ihr werdet dann eventuell. Das hat sie ja schon gemacht, sie hat uns ja schon untertreten, mich und den jüngsten Bruder gesagt, dann helft mir doch, dann helft mir. Ja, dann helft ihr doch. Dann helft ihr doch. Ja, aber wie denn? Ja, indem zum Beispiel Konten gesperrt werden für den Bruder. Da gibt es doch nun 1000 Möglichkeiten. Sie ist eine eigenständige Persönlichkeit. Ja gut, aber dann kann sie die Vollmacht vielleicht wieder zurückziehen. Da muss man sich beraten lassen von einem Fachmann, wie das geht. Willst du das denn machen, wenn du zu auswählst, dass du eine Kommunikation hast? Wenn du was? Jetzt kein Telefon, obwohl sie die Diabetikerin ist, die kann das Haus nicht verlassen. Wenn ich mit meiner Mutter irgendwo hinfahren möchte mit dem Taxi, um ihr Hilfe zu besorgen, können wir nicht das Haus verlassen, weil wir nicht wissen, wie wir da reinkommen. Er und seine Freundin haben sich da so breit gemacht, die regieren da momentan alles. Die wirtschaften unseren ganzen Besitz und mein ganzes Eigentum, wo für meine Eltern gearbeitet. Okay, wenn das jetzt so nachweisbar ist, dann bestellt ihr die Polizei ins Haus und dann wird deine Mutter in Anwesenheit der Polizei im Haus diesen Missstand kundtun. Deine Mutter ja, ist das die Zentrale. Das Problem ist, meine Mutter hat ja selber gesagt, wenn wir die Polizei jetzt kommen lassen, die Polizei wird uns raten und euch einen Rechtsanwalt und die kann sie sich nicht leisten. Ja, mach denn, du hast doch immer eine Ausrede. Hol doch mal die Polizei. Mach doch mal erstmal alles das, was möglich ist zu tun. Deine Mutter soll alles mal auf den Tisch legen, welche Art von Vollmacht, wo ist die hinterlegt, wer hat die geschrieben, was umfasst diese Vollmacht. Erstmal alle Informationen auf den Tisch, dann die Polizei holen und dann guckt man weiter, was passiert. Gut, ich wollte mir jetzt sofort Rechtshilfe holen, ne? Ja, pass mal auf, wir werden es so machen. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und werden dir noch ein paar Beihilfen, Ansprechpartner für solche Fälle geben. Aber ihr müsst, ihr müsst aktiv sein und ihr müsst wirklich jetzt die große Nummer da drehen, um die Mutter zu unterstützen und zu helfen. Ja, zu schützen, genau, ganz genau, ja. Luisa, wir melden uns gleich wieder bei dir und ich hoffe, dass wir dir noch ein paar gute Tipps gleich geben können. Krieg ich vielleicht eine Postkarte von dir? Ja klar, du sagst gleich noch meinem Mitarbeiter deine Anschrift, okay? Ja, cool, alles klar. Danke, Domian. Sehr gut, tschüss, ciao. Ja, ciao. 1:38 haben wir und hier ist Nicole. Nicole ist 29, guten Morgen. Hi. Hallo Nicole, um was geht's bei dir? Ja, es geht um Transsexualität, also Transgender. Ja. Ich bin Du bist Nicole? Betroffen. Ich bin, ja, betroffen. Ich bin Transmann. Also du bist eigentlich vom Körper her noch ein Mann? Nein, genau andersrum. Ich bin vom Körper her eine Frau. Ach so. Und bin aber vom Geiste und von meinem ganzen Verhalten ein Mann. Und planst irgendwann das auch durch eine Operation anzugleichen? Ja, ich plane es. Ich habe heute meine erste Testospritze bekommen. Ah. Ja, und wie spannend. Ja, das ist ich möchte einfach, weil ich viele Leute kenne, die sich nicht trauen, sich zu outen, vielleicht durch das vielleicht ein bisschen Kraft zu geben oder so. Ja, das ist ja nett von dir, aber kümmere dich jetzt erstmal um dich. Ja. Also heute die erste Testosteronspritze bekommen. Ja. Das heißt, bald sprießt der Bart. Ja, ich hoffe. Hast du denn für dich auch schon einen Männernamen entschieden? Ja, John. John. Genau. Das ist doch sehr schön. Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, ach, sie sieht schon ziemlich maskulin aus oder siehst du sehr feminin aus? Ich bin sehr feminin. Was dir gar nicht so gefällt? Nee, was mir nicht so gefällt, aber ich habe halt das Problem, dass ich immer noch sozusagen zweideutig rumlaufe, weil ich einige Leute habe, wie zum Beispiel meine Familie hat mit mir gebrochen, weil ich habe mich vor 2 Jahren geoutet. Weil ich habe das eigentlich schon immer so in mir gehabt und schon als Kind. Aber als Kind, sag ich mal, lässt man sich schon in die Rolle reindrücken, in die man mich sieht. Wie merkt man denn das als Jugendlicher, dass man nicht Mädchen sein will, obwohl man Mädchen ist? Ich hab's sehr früh eigentlich so gemerkt. Ich wollte nie Röcke anziehen, ich wollte nie Kleider anziehen. Ich habe geweint, wenn meine Mutter mich angezogen hat. Ich habe wirklich bitterlich geweint und das hat sich manchmal dann angehört oder so, als ob meine Mutter mir wehtut oder so. Ich habe wirklich geschrien und ich habe nie mit Mädels so gespielt. Ich habe mehr mit Jungs und Und dann kommt irgendwann die Pubertät, wo alles durcheinander gerät. Ja. Ist denn da nicht der erste Gedanke, dass man denkt, Mensch, ich bin vielleicht lesbisch? Nein. Also das nicht so, als es bei mir angefangen hat. Ich muss dazu sagen, ich habe eine ziemlich große Oberweite und schon als Jugendliche gehabt. Das auch noch? Ja. Das auch noch? Ja, und als so die Brüste angefangen haben zu wachsen und war das schon heftig. Also ich habe schon damals als Kind dann immer gesagt, von wegen, am liebsten würde ich sie mir abschneiden. Hast du dich geekelt vor deinen eigenen Brüsten? Ja. Ekelst du dich auch vor deiner Vagina? Ja. Das ist, so als, sag ich mal, 12-, 13-Jährige, wenn das so langsam anfängt, alles zu wachsen und wenn man sich mit seinem Körper, sag ich mal, so an seinen Körper rantastet und so mit dem Alter. Und dann sieht so ein Jungen sieht oder so, oh Mensch, hier, der hat gar keine Brüste und was wächst denn da jetzt auch auf einmal bei mir und i und nee und will ich doch gar nicht. Und ich habe sehr, sehr früh Depressionen bekommen. Sehr, sehr früh Depressionen und habe immer ganz... Weil du nicht so wusstest, wie du mit der ganzen Sache umgehen sollst. Ja, genau. Ja. Ich habe in meinem ganzen, ich bin jetzt 29, in meinem ganzen Leben 8 Selbstmordversuche hinterher. Ach du lieber. Ja. So, jetzt hast du vorhin gesagt, deine Familie hat dich verstoßen, weil du gesagt hast, ich will ein Kerl sein. Ja, genau. Die ganze Familie? Wie groß ist jetzt der engere Kreis? Hast du Geschwister? Ich habe noch eine Schwester. Und die hat dich auch verstoßen? Nein, die steht zu mir. Ah ja, aber Mutter und Vater haben gesagt, mit der will wollen wir nichts zu tun haben. Bei meinem Vater ist es so, also ich habe jetzt kurze Haare. Und mein Vater sagt immer nur von wegen, dass... wenn ich zu ihm komme oder so, halt für ihn Nicole bin und wenn sich das ändert, will er auch nichts mit mir zu tun haben. Aber solange ich Nicole für ihn bin, auch wenn ich kurze Haare habe, ist das halt in Ordnung. Aber mit ihm hast du immer noch Kontakt? Ja, aber auch nicht so. Leben die getrennt, deine Eltern? Ja, schon lange. Und die Mutter will gar nichts mit dir zu tun haben? Nein. Das ist sonderbar. Manchmal sind auch eher die Mütter noch verständnisvoll, dass die sagen, naja, okay... Meine Mutter hätte es gerne gehabt, dass ich halt die alte Nicole bleibe oder so. Ja. Weil ich bin halt sehr, sehr weiblich gewesen, durch meine Oberweite schon und lange Haare damals gehabt und sehr weiblich gewesen, Röcke, aber nur Röcke getragen für meine Familie. Und wie hat denn die Mutter, als du ihr das gesagt hast? Hast du es einzeln den Eltern gesagt? Nein, das war eine ganz komische, kuriose Geschichte. Und zwar war das auf dem Geburtstag. Ich habe einen Cousin, der hat das Daumensyndrom. Und den liebe ich über alles. Und der hat irgendwann gesagt von wegen, warum verkleidest du dich? Ach. Und da habe ich ihn gefragt, wie meinst du das? Ich bin doch ganz normal angezogen. Ja. Nein, das bist nicht du. Ach, das ist ja Wahnsinn. Und das ist wirklich einer, der hat das Down-Syndrom. Und ich dann so, wie meinst du das? Der hat dich durchblickt und verstanden. Ja, wirklich. Und der hat dann gesagt von wegen, du bist doch gar nicht Nicole, du bist John. Ja, Moment, aber woher weiß der den Namen John? Das weiß er von meiner Schwester. Aha, also er hat dann doch schon ein bisschen Informationen gehabt. Meine Schwester hat mit mir telefoniert und hat mich dann immer John genannt und hat er immer gefragt im Hintergrund, oh, mit wem telefonierst du da? Ja, mit Nicole. Okay, jetzt ist es nicht mehr so ganz spektakulär, weil er schon was aufgeschnappt hatte. Ich dachte, er hätte es kombiniert irgendwie durch Beobachtung. Nee, und da hat dann meine Tante gesagt von wegen, Mensch, was redest du da? Und haben ihn denn da versucht, so runterzubuttern, habe ich gesagt, nein, er hat schon recht. Vor allen Leuten, vor der Verwandtschaft. Ja, und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, warum ihr das nicht merkt, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Ihr seid meine Familie. Mhm. Und wie, ja, du hast doch alles. Und ich so, nein, ich habe aber nicht das, was ich will. Mhm. Und dann habe ich, ja, und dann sagt mein Onkel so, Mensch, denn Butterbeie Fische, weil ich komme aus Niedersachsen. Und da heißt es immer so, wie schön, nee. Butterbeie Fische. Genau. Und dann habe ich denen gesagt, ja, okay, ich bin nicht die, für die ihr mich haltet. Da waren die aber ganz platt erstmal. Ja, natürlich. Und da war Stille im Raum. Da war mehr als Stille. Und dann, was hast du weiter gesagt? Ich habe dann nur gesagt, von wegen, innerlich bin ich schon immer ein Mann gewesen. Oh je. Und ich werde den Weg jetzt auch gehen und ich hoffe, ihr steht an meiner Seite. Weiterhin Stille im Raum? Weiterhin Stille und dann mein Onkel ist aufgestanden. Und hat mich im Arm genommen und hat gesagt, das habe ich gewusst. Was für ein toller Onkel. Ja, der Onkel, der steht auch, also ich wohne jetzt auch zur Zeit bei meinem Onkel. Super. Der Onkel ist der Bruder vom Vater oder von der Mutter? Vom Vater. Vom Vater. Ja. Und er hat gesagt, von wegen, ich wusste es schon immer. So, der Onkel hat dich umarmt und hat gesagt, ich stehe zu dir. Und, ja, genau. Und in dem Raum waren aber auch deine Mutter und dein Vater. Ja. Was haben die gesagt? Meine Mutter ist aufgestanden und hat gesagt, meine Tochter ist für mich gestorben. Unfassbar. Und ist aus dem Raum rausgegangen und ja, und dann habe ich, mein Vater ist ein Hamburger. Mhm. Mein Vater zeigt keine Gefühle. Mhm. Und dann ist mein Vater aufgestanden, ist zu mir gekommen und hat gesagt, darüber reden wir noch. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann irgendwann war dann so die Feier und so und ich habe gemerkt, so es hat keiner mehr so mit mir gesprochen und die waren alle distanziert und so. Und mein Onkel war der Einzige, der mich gefragt hat von wegen, ja, wie läuft das denn jetzt alles so ab bei dir? Und der hat wirklich hinter die Fassade geguckt. Super, und bei dem wohnst du jetzt auch. Das ist ja genau, toll. Weil meine Wohnung gerade neu renoviert wird hier und sag mal, das heißt, da liegt ein langer Weg jetzt vor dir. Heute die erste Spritze bekommen, dann gibt's irgendwann die Operation, dass die Brüste runter wegkommen? Das dauert. Das dauert alles, ja. Das dauert. Das kann bis zu 2 Jahren dauern. Naja, genau. Und das die erste große Operation besteht in der Entfernung der Brüste? Entfernung der Brüste und der Gebärmutter. Der Gebärmutter. Weil das ist das Wichtigste nachher, um die Personenstandsänderung zu haben. Ach so. Mhm. Weil bei Transmännern ist das halt so, sie dürfen halt keine Kinder mehr kriegen können, um als Mann da zu sein. So, wird es irgendwann auch diese ganz große OP geben, dass du dir einen künstlichen Penis formen lässt? Ja. Ja. Definitiv. Hast du dir das mal angeguckt, wie das aussieht? Ich habe mir das angeguckt und ich hatte auch schon einen, sag ich mal, ein guter Freund von mir hat das alles schon durchgemacht und hat das alles auch schon durch, der ist schon komplett Mann. Wie sieht denn das aus? Das kann ich mir nie vorstellen. Die andere Operation kann ich mir eher vorstellen, von Mann zu Frau, aber die von Frau zu Mann, sehr schwer, wenn man einen künstlichen Penis baut. Wie sieht der Penis aus? Der Penis sieht normal aus. Aber der wird aus dem Unterarmfleisch genommen und daraus wird er sozusagen geformt. Und da kommt eine kleine Pumpe rein, damit, wenn es dann nötig ist, alles auch funktioniert. Genau. Und ich glaube, man hat dann auch in gewisser Weise ein sexuelles Empfinden mit diesem künstlichen Penis, durch diesen künstlichen Penis. Ja, weil bei uns Frauen ist das ja, beziehungsweise bei den Frauen ist das ja so, wo der Kitzler ist. Mhm. Da sind die meisten Nerven drin. Siehst du sagst immer noch bei uns Frauen. Ja. Das wundert mich gerade. Ja, das ist... Ist so drin, das ne? Ist altes, das ist ein ja, altes, ja. Das ist halt, ja. Ja. Nein, da ist es halt so, von wegen, dass es halt hochgezogen wird. Ja, ich verstehe. Der Kitzler kommt dann irgendwie oben drauf gepappt genau. Und dann genau. geht das so. Wenn du dann Mann bist, irgendwann richtig äußerlich auch, stehst du dann auf Männer oder Frauen? Frauen. Auf Frauen, dann auf Frauen. Ja. Dann findest du die Vagina nicht mehr eklig. Nein. Nur an dir selbst. Ja, genau. Das ist schon eine verrückte Welt, ne? Ja, das ist, es ist komisch, aber es ist mein Leben und ja, klar. Ich habe lange dafür gebraucht, um diesen Schritt wirklich zu machen. Ja, finde ich auch sehr bewundernswert und ganz. Ich habe großen Respekt für euch, die ihr sowas macht, denn das ist noch tausendmal komplizierter, als sich als Schwuler zu outen oder Schwuler zu leben. Das ist ja mittlerweile heute gang und gäbe und schon Mode oder zumindest bisexuell zu sein. Aber das ist schon eine harte Nummer. Also da habe ich Respekt vor, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, aber was ich halt traurig finde, sage ich mal, auch hier in Niedersachsen oder Bremen, Hamburg, die Ecke hier. Das ist halt wirklich, dass es ganz wenig Therapeuten gibt. Na, aber in Hamburg muss es das doch geben, oder? Ja, aber trotzdem auch wenig. Wenig, ja. Was machst du beruflich? Ich bin in der Altenpflege. Ah ja. Wissen deine Arbeitgeber und die Kollegen? Ich habe mich zuerst bei meinem Chef geoutet. Ah. Das war mein erstes Outing bei meinem Chef. Und der hat auch gut reagiert? Wo er gesagt hat, von wegen, ja, aber nicht, dass du hier... bevor das alles so wird, so als Kampflesbe hierher kommst. Da habe ich gesagt, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, komm als John hierher und dann ist schon gut. So, lieber John, sage ich jetzt. Ja. Die Nicole ist irgendwie schon Vergangenheit, finde ich. Ja, genau. Ich, ne? Dann wünsche ich dir für den Weg, der vor dir liegt, der ist schon ein bisschen hart, weiterhin viel Glück, aber du hast schon wichtige Schritte gemacht. Nochmal Respekt von meiner Seite und viel Glück, alles Gute, viel Kraft und auf dass du glücklich wirst, das wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören, John. Okay, ciao. Tschüss, ciao. Und hier ist Claudia. Claudia ist 40. Guten Morgen, Claudia. Hallo. Hallo. Ja, Claudia, guten Morgen. Du hörst mich. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ich wollte mich bei dir melden. Ja. Weil ich vor einigen Jahren vergewaltigt worden bin. Weil du was? Weil ich vor einigen Jahren vergewaltigt worden bin. Ja. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Wie lange liegt das zurück, Claudia? 8 Jahre. 7, 8 Jahre. Magst du erzählen, was passiert ist? Das war ein Arbeitskollege von mir. Mhm. Ich bin mit meiner Belegschaft nach Feierabend zu einem Bowlingspiel gegangen. Mhm. Ich war die Einzige aus der internistischen Abteilung, die dazu eingeladen wurde. Das hatte mich schon gewundert. Weil alles war nur chirurgische Ambulanz. Also du kommst aus dem medizinischen Bereich? Ja. Mhm, okay. Ja, alles wunderbar, Bowling spielen, alles gut. Sind hinterher noch an eine Cocktailbar gegangen. Mhm. Die ganze Gruppe? Ja, komplette Gruppe. Mhm. Und haben dann noch 1, 2 Cocktails getrunken. Und den Chirurg, den ich richtig gut kannte, der hat dann wie gesagt, komm, ich gehe noch kurz auf Toilette, ich bezahle und fahre ich dich nach Hause. Mhm. Ja, und während er auf Toilette war, haben die anderen Kollegen mich gewarnt und haben gesagt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Hatten die schon eine Ahnung? Ja, die waren wohl alle involviert. Und dann habe ich gesagt, was, wieso, was soll das denn, ich kenne ihn doch. Und da hat mich schon öfter irgendwo hingefahren oder mitgenommen, weil ich kein Auto hatte. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem und nein, tu das nicht. Und ja, Quatsch, jetzt hört auf zu labern. Der bringt mich nach Hause. Naja, und dann hat er mich nach Hause gefahren. Meine Wohnung. Und kriege ich noch einen Kaffee bei dir. Weil er noch einen anderen Weg hatte. Er hatte noch einen weiteren Weg. Mhm. Der wohnte nicht in meiner Stadt. Der musste in eine andere Stadt rein. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, klar, kein Thema, komm mit rein. Hat er dir getrunken auch? Nein, nicht wirklich viel. Ja, okay. Also Bowlingbahn, das war vielleicht 1, 2 Kölsch. Mhm. Und dann war das danach irgendwie, weiß ich nicht, 1, 2 Cocktail, mehr war das nicht. Mhm. Also nicht wirklich jetzt betrunken oder angetrunken oder so. Ja. So, dann hast du dem Kaffee noch gekocht. Ja, und ich bin in die Küche gegangen, hab die Kaffeemaschine angestellt, komm aus der Küche raus und dann steht der Spielstoffer so nackt in meinem Essplatz. Dann habe ich noch gesagt, was soll das? Jetzt mache ich keinen Scheiß und... Na gut, dann hat er mich halt ins Schlafzimmer gezerrt, also in mein Schlafzimmer. An den Rest kannst du halt denken. Hm. Hat er dir Gewalt auch angedroht, wenn du schreist oder wenn du was sagst? Ich hatte keine Chance. Ich habe alles versucht. Also, du, was hast du versucht? Ich habe mich versucht zu wehren. Ja. Kratzen, beißen, schreien und das war logisch auch, dass mich niemand hört und. Er ist sehr stark und hat dich überwältigt. Ja. Hat er dich gewürgt? Der hat mich im Hals angefasst. Hm. Wie lange hat die Tortur gedauert? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Hm. So wie, als wenn so ein Film an dir vorbeiläuft. Ja, das verstehe ich. Wie war es dann, als er von dir abgelassen hat? Was hat er denn gemacht? Der ist abgehauen. Sofort, er hat sich angezogen und ist gegangen. Hat er irgendwas gesagt noch, bevor er gegangen ist? Gar nicht. Er hat nicht gesagt hier, von wegen, wenn du den Mund aufmachst, dann passiert das und das? Nein, das ist hinterher passiert auf der Arbeit. Ach so, das heißt, du hast ihn angesprochen auf der Arbeit? Nein, überhaupt nicht. Aber er hat dich angesprochen? Auch nicht, das ist anders gelaufen. Also ich bin dann in die Klinik rein und am anderen Morgen musste ich ja wieder arbeiten und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weil ich überhaupt nicht mit der Situation klarkam. Mhm. Und ich bin natürlich dann zur Arbeit und ich wusste, dass er mir irgendwann über den Weg läuft. Das heißt, du hast ihn am anderen Morgen dann gesehen wieder? Nicht direkt am anderen Morgen, weil wir nicht in der gleichen Abteilung gearbeitet haben. Aber in welchem Zusammenhang hat er denn nochmal was zu dir gesagt? Ich bin von einem Anästhesie-Team angesprochen worden. Auf mich kamen Leute zu, mit denen ich auf der Arbeit fast so gut wie gar nichts abteilungsmäßig zu tun hatte. Mhm. Und dann ist er halt, die haben mich angesprochen, haben gesagt, was redet der da über dich? Und ich würde den anzeigen, ich würde mir das überlegen und mir einen Anwalt holen. Und ich wusste das alles gar nicht. Was hat er denn über dich geredet? Ja, von wegen, dass ich psychisch instabil wäre, dass ich blödes Zeug reden würde, dass man mich nicht so ernst nehmen konnte. So. Und da kamen ganz wildfremde Leute auf mich zu, die zwar auch in meiner Klinik arbeiten, aber mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, die mich auch nicht kennen. Ach so, er wollte vorbauen. Er hat vorgebaut, genau. Für den Fall, dass du was sagst, dann sagt er, die ist nicht immer ganz bei Trost. Ja, der hat mich vorher mundtot gemacht. Du hast ihn aber nicht, ich frage es nochmal, nicht gezielt nochmal angesprochen? Nein. Warum bist du in der Nacht, nachdem es passiert war, nicht zur Polizei sofort gegangen? Ich weiß es nicht. Ich hab mich einfach nur geschämt. Ich habe gedacht, mir passiert sowas nie in meinem Leben, aber mir ist es passiert. Jetzt sind 8 Jahre vergangen und du sagtest gerade am Anfang, du hast das noch nie jemandem erzählt. Nein, nie jemandem. Bist du in einer Beziehung? Nicht mehr. Aber zwischenzeitlich warst du mal in einer Beziehung? Ich war verheiratet, ja. Und auch deinem Mann hast du das nicht erzählt? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Mein Mann kannte ihn auch. Wir waren 3 Wochen, bevor das passiert ist, bei ihm auf der Hochzeit gewesen. Jetzt rufst du mich heute Abend an und erzählst es mir. Wie kommt das, dass das jetzt so hoch kommt und so präsent in deinem Kopf ist? Ich habe neulich deine Sendung gesehen und da gab es mal das Thema nicht verzeihen können. Mhm. Und ich habe mich damals darum beworben und es hat dann halt irgendwie nicht geklappt. Und ja gut, dann habe ich mich jetzt halt dran gehangen und ja, verstehe. Wollte halt, weil du für mich ein vertrauenswürdiger Mensch bist und weil du für mich Vertrauen ausstrahlst, das kam alles in mir hoch. Und da habe ich gedacht, jetzt melde ich mich mal. Claudia, bevor jetzt gleich unsere Schlussmusik im Hintergrund schon zu hören ist, möchte ich dir ganz dringend noch was sagen. Ich finde das ganz toll, dass du dich jetzt geäußert hast dazu. Ich finde das sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass es für dich sehr gut ist, darüber zu sprechen. Du hast etwas sehr Schlimmes vor 8 Jahren erlebt und 8 Jahre geschwiegen. Und das heißt, du hast es 8 Jahre in deiner Psyche, in deiner Seele mit dir herumgetragen. Und es hat so viel Schaden und so viel Traurigkeit angerichtet und ich glaube, das ist heute der erste Schritt, dass du aus dieser Traurigkeit rauskommst. Wie gesagt, ich finde gut, dass du hier gesprochen hast. Jetzt bitte ich dich zuzulassen, dass mein Psychologe dich auch gleich nochmal anruft. Letztendlich möchte ich nur, dass mein Psychologe dir noch Telefonnummern und Hinweise an die Hand gibt, dass du weiter jetzt Hilfe suchst in der nächsten Zeit bei einem Therapeuten. Wärst du bereit, zu einem Therapeuten zu gehen demnächst? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Du kannst es ja alles in Ruhe überlegen. Der Henning gibt dir das erstmal alles an die Hand. Du kannst mit ihm auch nochmal sprechen und dann entscheidest du das natürlich für dich, ob du es machen solltest. Ich glaube, dass es sehr gut wäre. Jetzt muss ich mich leider verabschieden, weil die Sendung gleich vorbei ist, Claudia. Also, nochmal Respekt, dass du angerufen hast. Leg bitte auf und wir melden uns gleich, okay? Okay. Okay. Tschüss, Claudia. Ciao. In der Technik, heute Nacht Nami Strack. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.